Dann ziehen wir uns an. Hat überhaupt keinen Sinn. Das wird das kleine Männlein im Kopf von dem großen Männlein, aber gesagt, war das so? Gleich nach dem. Oh, verdammt, Mann. Wir haben sie ja schon gedistinkt. Hey, ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber Sie müssen sich hier im Gebäude aufweisen. Oh ja, natürlich, meine Gute. Seien Sie so lieb und lassen Sie hier einen Blick drauf. Jetzt hören Sie doch damit auf. Was ist denn? Mann, vielleicht kriegt Sie davon Gehirnkrebs oder sowas. Bisher hat dir das noch nie geschadet. Sie müssen ja alles verriegeln und der Special Service wird jeden Augenblick hier sein. Was heißt, das hat dir noch nie geschadet? Wie oft haben Sie die Amte denn schon gebissen? Ein paar Mal. Und haben Sie keine Angst vor irgendwelchen Wegfolgen? Ein bisschen. Haben Sie mich auch noch mal gebissen? Nein. Ich meine, schon Amte. Haben Sie mich noch mal gebissen? Nein.